Das Thema heute: zwischen Plagiat und eigenen Vorstellungen Bands, die Depeche Mode kopieren. Am Mikrofon ist Thomas Engels. This way.